Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Jo, herzlich willkommen zur dritten Vorstandssitzung des 7. Landesvorstands der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen heute am 15. Mai. Wir beginnen mit 6 Minuten Verspätung um 20.36 Uhr. Mein Name ist Vaku, ich werde die Sitzung leiten. Protokoll, da ist eingetragen Lisan, der Grumpy, die Janine und mit der Bitte, dass alle ein bisschen mitschauen. Guten Abend. Kommst genau richtig. Anwesend ist der Bali, der Christoph, der Grumpy, die Janine, die Vaku und Lisan. Damit sind wir nicht nur beschlussfähig, sondern auch vollständig. Und wir haben als erstes das Protokoll der letzten Sitzung abzustimmen. Gibt es da Gegenstimmen oder Enthaltungen? Nein. Das ist nicht der Fall. Dann haben wir das einstimmig angenommen und machen direkt weiter mit den Berichten. Da fange ich mal an. Ich habe für die Umsetzungsverordnung zu unserem Finanzantrag, an der wir vor 14 Tagen so fleißig gearbeitet haben, gemailt und dann auch auf dem Vorstandsblog veröffentlicht, falls da mal Nachfragen kommen. Dann hatten wir am 17. Mai die AGÖ-Sitzung, dann das Ticket habe ich gerade geschlossen, die man Berichte beantragt für die neuen LAFO-Mitglieder. Dann hatte ich noch ein bisschen Korrespondenz wegen AV-Herren und AV-Düren, habe für die LAFO-Klausur ein Pad mit einer TO vorbereitet und auch schon mal rumgeschickt, gerne ergänzen. Am Dienstag war ich auf dem Stammtisch in Düsseldorf, dann habe ich so ein bisschen vorbereitet, meine Fahrt nach Münster zur Urteilsverkündung am 20. Mai. Ich habe auch heute den Professor Pieroth erreicht. Es wird wohl seiner Aussage nach alles so sein wie beim letzten Mal auch. Das heißt, wir haben feste Plätze. Ich bin angemeldet. Ich habe ein Namensschild vor mir stehen und hoffe doch, dass sollte Presse da sein, sie mich auch entdecken. Ja, und ansonsten Umläufe, Mails, Spam, Kalenderpflege, so die üblichen Kleinigkeiten. Das war's von mir. Wenn Fragen zu unseren Tätigkeitsberichten da sind, machen wir das am Ende, wenn wir alle einmal durchberichtet haben. Und als nächstes ist die Isan dran. Vielen Dank, liebe Vaku. Okay, ich war auch auf der AGA-Sitzung am 7.5. Ich war bei der Technikbesprechung am 13.5. und die war lang. Die hat 2,5 Stunden gedauert, hat aber meiner Meinung nach auch eine ganze Menge gebracht. Dann das tägliche Social-Media-Geschäft natürlich. Und dann haben wir, weil Dennis uns ja geschrieben hatte, wegen dieser Bollerwagen-Aktion, wegen des Koalitionsvertrages, wir haben eine Social-Media-Aktion auf Bollerwagen mit Bollerwagen gemacht. Wir haben Post-its gebracht, 7 Tage lang. Heute ist das letzte durchgegangen. Dann, ja, natürlich auch, um Kommentare schreiben zu können, Medien durchforstet, Protokollvorbereitung, Tickets, Mails und Spams. Danke dir und Bali, du bist dran. Ja, moin erstmal. Ja, Orga-Heizungsablesung, das hat Grumpy reingeschrieben. Ja, waren halt ein paar Telefonate, ist normal. Schatzmeisterei, Buchhaltung 24 ist fast fertig. Ich habe heute Fragen bekommen, wo noch was unklar ist. Und damit die Spendenbescheinigung endlich jetzt Ende Mai spätestens fertig sein werden. Rechnungen angewiesen, ja, kann man auch so schreiben. Mit der Sparkasse telefoniert wegen dem Zugang von Vaku. Da weiß ich nicht, ob sie ihre Zugangsdaten jetzt endlich hat, die neuen. Und ich habe mir eine IC-Karte bestellt, das wollte ich Sonntag dann nochmal besprechen oder unterschreiben. Sitzung AG Technik war ich auch. Ich war sogar einigermaßen gut vorbereitet und habe heute auch schon angefangen, die ersten Dinge dazu umzusetzen, die da drin stehen. Und diverse Korrespondenz mit Leuten, die uns was gefragt haben oder die Schatzmeisterrat oder die Schatzmeisterei etwas gefragt haben. Das war es im Groben. Ja, Vodafone, Neuvertrag euch vor, habe ich euch vorhin geschickt. Können wir Sonntag drüber sprechen oder später. Das ist mir egal. Muss noch geprüft werden, wegen den statischen IPs, ob wir davon noch welche in Benutzung haben. Auf jeden Fall sparen wir wieder Geld. Danke dir, Bali. Und ja, ich habe heute Post von der Stadtsparkasse bekommen. Okay, dann haben wir als nächstes den Grumpy. Genau, dann mache ich mal nahtlos weiter, weil siehe Vodafone-Neuvertrag, die wahrscheinlich letzte Rechnung mit den alten Positionen kam halt auch regulär in der LGS an. Ich habe eigentlich die letzten 2 Wochen primär Landesgeschäftsstellenbetreuung gemacht. Auch wenn es jetzt ein bisschen mit LOL im Protokoll gekennzeichnet ist, das Thema Heizungsablesung war nicht so leicht, wie man ursprünglich dachte. Und die Zeiten, die wir gebraucht haben, um das Ganze zu klären, nicht von unserer Seite aus, sondern auch vermietungsseitentechnisch, war jetzt nicht so wenig, egal. Viel wichtiger ist halt mit Raumvorbereitung für die Klausur, ein bisschen aufräumen, ein bisschen putzen, ein bisschen den Ficus Beniamini versuchen am Leben zu erhalten, denn der ist jetzt ein bisschen ausgedrüscht aufgrund des Umstandes, dass wir ja nicht mehr so häufig in der LGS sind. Dann natürlich in der Verbindung auch die Postfachleerung, die wir ja dann jetzt auch immer sicherheitshalber statistisch erfassen wollen, wenigstens wann zuletzt geguckt wurde, ob was Neues drin war. Und dann halt die Klassiker nebenbei, neben neuen Tickets erstellen, halt auch schubsen und checken und Spam entsorgen. Das war eigentlich gerade so das. Danke dir und Janine. Ja, ich komme aktuell aus privaten Gründen leider kaum zu parteipolitischer Arbeit. Ich bin zeitlich aktuell sehr eingeschränkt. Das aber gerne in NÖ. Okay, danke dir. Und dann haben wir noch den Christoph. Genau, einmal, ja, das übliche Tickets verarbeitet, Spam gelöscht. Genau, ansonsten habe ich halt hab ich das Gespräch mit der AG Technik, also die Gesprächsrunde organisiert und daran auch teilgenommen. Sorry nochmal, Vako, dass wir leider keinen Termin hatten, an dem du auch teilnehmen konntest. Und genau, und dann kommt dazu ja noch, dass wir dann demnächst dann noch einen zweiten Termin dann machen. Ja, genau, kein Problem. Okay, gibt es Fragen zu unseren Tätigkeitsberichten? Ich habe eine Anmerkung an Grumpy. Vielen Dank, dass du die arme Pflanze gießt, weil das ist wirklich wichtig. Liegt mir am Herzen. Da muss ich sagen, ich bin eigentlich fast eher der mit dem schwarzen Daumen, aber habe immer gesehen, dass da halt eine volle Kanne Wasser steht, die auch zum Einsatz kommt. Okay, ich habe noch eine Frage. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt hierhin passt. Egal, ich stelle sie jetzt mal einfach, Buddy. Ich werde ja, das hatte ich ja auch schon geschrieben, mit dem Maid zu der AV nach Herne fahren. Ich habe das ja schon ein, zweimal mit ihm gemacht. Ich weiß nicht, muss ich einen, wenn ich fahre, muss ich ja persönlich im Vorab keinen Finanzantrag über die Fahrtkosten stellen, weil ich Vorstand bin und das ist selbstverständlich. Aber da ja Maid fährt und mich abholt und mitbringt und zurückfährt, müssen wir da vorher einen Finanzantrag machen oder geht das so? Nein, das geht so. Alles klar. Der ist ja quasi in Beauftragung von dir mit. Ne? Genau. So, also ist erledigt. Okay, prima. Gut, dann mache ich weiter mit Berichtsstatistik. Da haben wir einmal die Mitgliederstand gestern, 14.05. 1182, davon stimmberechtigt 420. Wally, soll ich weiter vorlesen oder möchtest du die Finanzen lesen? Mach du das bitte, weil ich bin ein wenig kränkelnd hier am Rechner. Okay. Dann haben wir den Barkassenbestand aus der LGS gezählt am 23. April, 354,11 €. Stadtsparkasse Düsseldorf Girokonto Stand heute 38.852,12 € und Sparkasse Düsseldorf Renditenkonto unsere angelegten 200.000 € Postfachleerung war am 12.05. Ich nehme mal an, von Grumpy. Ja. Gut, VKV-Kontostände kann man auch immer nachschauen auf unserem Vorstandsblog vorstand.piratenpartei-nrw.de im Menü unter Kontostände. Dann geht es weiter mit den Terminen. Da haben wir am 18. Mai um 12 Uhr unsere LAFO-Klausur in der LGS. Am 19. Mai, 19 Uhr, Ortsaufstellungsversammlung Hilden und Felbert, im Anschluss Vorstandssitzung KV Mettmann. Haben wir den Termin schon im Kalender? Ich meine nicht, deswegen habe ich es jetzt mal eingetragen. Ja, für den Kalender ist eine Aufstellungsversammlung, Adresse bräuchte ich dann noch. Okay, muss ich selber gucken. Ich meine, das ist Wilhelmstraße, die auch in der Wiki, auf der Wiki-Seite steht. Ich gucke eben nach. Ist es die gleiche wie beim letzten Mal? Genau. Okay, dann finde ich die. Okay. Dann haben wir am 20. Mai, 10.30 Uhr, die Urteilsverkündung zu unserer Verfassungsklage. Genau, da ist ein Link zu der Pressemitteilung im Verfassungsbericht. Am 25. Mai ab 14.15 Uhr Aufstellungsversammlung für den Rhein-Sieg-Kreis und für Bonn. Dann am 7.6. 16 Uhr die Aufstellungsversammlung in Herne. 7.7. ist der Abgabetermin, die Einreichungsfrist für die Unterlagen zur Kommunalwahl. Und am 14.9. ist die Kommunalwahl. Haben wir noch Termine, irgendwas Wichtiges vergessen? Okay, dann Anträge an den Landesvorstand. Ticketnummer 539137, Übernahmedomain Piraten Bielefeld. Ich rede mal für dich, Balli. Du hast beantragt, die Domain piratenbielefeld.de durch den Landesverband zu übernehmen. Derzeit wird die Domain bei Domain Factory gehostet. Die monatlichen Abbuchungen vom Konto der Volksbank Bielefeld würden damit wegfallen und wir könnten das Bielefeld-Konto, also das des ehemaligen Kreisverbandes, auch auflösen. Gibt es Fragen zu dem Antrag? Ich hätte nur einen Hinweis. Bitteschön. Nur damit wir alle immer grün sind, aus der Erfahrung heraus, eine ehemalige Piratenpartei-Domäne, egal woher, innerhalb Nordrhein-Westfalens, sollte an dieser Stelle kostentechnisch so günstig wie es geht übernommen werden. Einfach um primär Unsinn zu verhindern. Als ehemaliges Mitglied des Landtags weiß ich ganz genau, wovon ich spreche und kann dem nur beipflichten. Okay. Ich würde das dann abstimmen. Isan? Dafür. Ich bin auch dafür. Janine? Dafür. Grumpy? Dafür. Christoph? Dafür. Balli, selbstredend? Ja, dafür, klar, logisch. Jo, dann herzlichen Glückwunsch. Du regelst das dann mit der AG-Technik? Das ist am Dienstag bereits vorbesprochen und wir haben auch einen Verantwortlichen dafür. Das ist der Nils, der sich darum kümmert. Ah, okay. Könnten wir dann vielleicht noch auch ins Bett eintragen, Umsetzungsbeauftragt oder irgendwie sowas. Das andere habe ich da mal eben weggenommen. Umlaufbeschlüsse, da haben wir mit der Ticketnummer 539081 eines Mitglied im Landesverband aufgenommen. Herzlichen Glückwunsch. Und dann sind wir auch schon bei Aktuelles aus den Kommunen. Gibt es hier irgendetwas zu berichten? Das ist nicht der Fall. Kommunalwahl haben wir hier im Pad immer die Orga-Seite. Mit der Verlinkung auch zu der Seite, wo wir sammeln wollen, wo Aufstellungsversammlungen stattfinden. Gibt es hier noch irgendwas Neues? Das ist nicht der Fall. Dann sind wir bei Sonstiges Wichtiges. Ticketnummer 539198. Genau, das Ticket war von dir, Grumpy. Da ist ein großes Paket angekommen. Und die Frage war halt einfach, was machen wir damit? Und sollten wir uns da vielleicht auch nochmal bedanken? Aber ich hatte jetzt am Dienstag das so verstanden, dass du das auch noch nicht aufgemacht hast. Genau, wir machen am Sonntag ein Unboxing. Und hierbei geht es um ein Paket, welches nicht aus NRW ist, sondern aus Karlsruhe. Und von daher dachte ich mir, wir machen auch zeitlich gerne einen Monat später einfach mal ganz lieb eine kleine Rückantwort. Ja, und dann gibt es am Sonntag Geschenke. Genau. Super. Dann haben wir Ticketnummer 539225. Das ist dieses Schreiben vom WDR. Die machen zur Kommunalwahl wieder einen Kandidatencheck. Da sollen sich Leute melden, die sich um ein Amt als Oberbürgermeisterin, Bürgermeisterin oder Landrat bzw. Landrätin bewerben. Der Wiki-Seite entnehme ich bisher nur drei. Das ist der Chor, der Janis und die Alessa. Jetzt haben wir hier Bonn und jetzt haben wir hier Mettmann. Da ist, glaube ich, ja auch noch irgendwas in Planung. Richtig. Also Mettmann kann ich erst später noch Bescheid geben. Nächste Woche zum Beispiel. Und für Bonn, wir stellen für die Kommunalwahl auf, aber haben jetzt niemanden, der einen Oberbürgermeisterkandidaten machen will. Deswegen werden wir da wahrscheinlich keinen aufstellen. Okay, wollen die Angaben haben bis zum 23. Mai, finde ich jetzt auch ein bisschen heftig. Ich würde allerdings jetzt ungern drei Leute anschreiben und sagen, welche E-Mail-Adresse und so weiter darf ich denn von dir weitergeben, sondern ich würde eigentlich vorschlagen, dass wir diese Mail an die Leute weitergeben, an die drei, die uns jetzt bekannt sind. Und sollten uns später dann noch welche bekannt werden, schicken wir das einfach hinterher in der Hoffnung, dass sie das auch nach dem 23. Mai noch akzeptieren. Wäre das so für euch okay? Ja. Ich habe noch einen Ergänzungsvorschlag. Ich kann gerne die Redaktion anschreiben, dass wir entsprechend Aufstellungsversammlungen haben an mehreren weiteren Orten, nur dass die Ergebnisse, die finalen Ergebnisse, gegebenenfalls etwas später als der 23.05. eintrudeln würden, ob dies möglich sei. Diese Rückfrage kann ich völlig schmerzfrei platzieren. Das wäre super, wenn du dann einfach auch dazu schreibst, dass wir die uns bekannten Kandidatinnen angeschrieben haben, weil, keine Ahnung, wir aus datenschutzrechtlichen Gründen jetzt nicht über eine Liste mit allen Kontaktdaten verfügen oder so? Ja, ich formuliere da was. Das Ding geht morgen raus. Okay, gut. Dann werde ich das morgen weiterleiten. Ich denke, ich habe die drei E-Mail-Adressen. Ja, müsste ich haben, kann ich finden. An unsere drei feststehenden Kandidatinnen. Frage dazu noch. Ist Duisburg nicht auch so weit, in einem Bezirk anzutreten? Ja, Duisburg hatte ich ja gesagt. Ne? Das ist der, Oberbürgermeisterkandidat Kurt Klein. Um Bezirke geht es ja da nicht. Es geht ja nur um Bürgermeister, Oberbürgermeister, Landrätinnen. Ah, okay. Alles klar. Ja, ich war gerade leider, erzähle ich euch gleich. Okay, sonst sehe ich jetzt nicht weiter im Pad oder habe ich was überlesen, übersehen? Mhm. Isan sagt nichts, dann habe ich auch nichts übersehen. Gut, einen kleinen NÖ-Teil hatte ich ja schon angekündigt. Vorher würde ich dann die Sitzung hier schließen. Der nächste Termin ist überraschenderweise wieder in 14 Tagen. Das ist der 29. Mai. Das ist überraschenderweise wieder ein Donnerstag und wir treffen uns dann zur nächsten Sitzung 20.30 Uhr im NRW-Mumble. Und die heutige Sitzung beende ich um 20.58 Uhr. Vielen Dank. Nur als kleiner Hinweis, das ist Christi Himmelfahrt. Also wir schaffen es irgendwie jetzt immer wieder auf